Anlässlich des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il traf der Vorsitzende des Landesvereins der Koreaner in Australien, Park Yong-ha, am 13. Dezember mit dem Zug in Pyongyang ein.